Alltagschinesisch in der Muttersprache Chinesisch lernen. 用你的母语学汉语，每日汉语。 Hallo, 大家好 ，Willkommen zu Alltagschinesisch. Ich bin Xiaolan. 大家好 ，Ich bin Thomas. In der letzten Lektion haben wir uns darauf konzentriert, die Charakteristika der chinesischen Sprache näher zu erläutern. Wiederholen wir kurz das Wichtigste. Zuerst, wie viele Töne gibt es im Chinesischen? 4. Hier ein Beispiel dafür: Ma, Ma, Ma, Ma. Ich habe noch ein anderes Beispiel.Ji, Hun, Ji, Rang oder Stufe, Ji, einige, Ji, notieren. Ji, Ji, Ji, Ji. Gut. Das soll als Wiederholung genügen. Weiter geht es mit der heutigen Lektion. 有没有去云南的路线？你们一定不会失望的。我希望日程不要太紧。我想多去些地方。哪儿卖纪念品？ Es sind bald wieder landesweite Ferien und ich überlege, ob ich hier nicht etwas verreisen soll. Hast du vielleicht einen Vorschlag, Xiaolan? Ich finde, Yunnan ist immer eine Reise wert.Kunming, die Hauptstadt der Provinz, wird Stadt des Frühlings genannt, weil die Stadt das ganze Jahr über von dem satten Grün vieler Bäume und Pflanzen umgeben ist. Das hört sich ja wunderbar an. Was heißt dann zum Beispiel, haben Sie Reise nach Yunnan, wenn ich mich im Reisebüro informieren möchte? Du kannst sagen, 有没有去云南的路线? 有没有去云南的路线? Yunnan, eine Provinz im Südwesten Chinas. Yunnan. Luxian, Route. Luxian. 你好，有没有去云南的路线？ 有，五月一号出发，七号返回北京。 Wir haben gerade gehört, dass 5月1号 1. Mai bedeutet. Vielleicht sollte ich kurz erklären, wie im Chinesischen die Monatsnamen gebildet werden.Man setzt einfach eine Zahl von 1 bis 12 vor das Wort Yue. Das bedeutet Monat. Ich verstehe. Dann heißt Januar also 1月, Februar 2月, März 3月, April 4月 und so weiter. Ganz genau. Wieder zum Thema. Manchmal versuchen die Angestellten im Reisebüro, ihr Angebot besonders hervorzuheben. Zum Beispiel mit 你们一定不会失望的。 Und das heißt? Das heißt, Sie werden sicher nicht enttäuscht sein. 一定, sicher. 一定. 不会, nicht. 不会. 失望, enttäuscht sein. 失望. 那个地方风景好吗? 放心吧,你们一定不会失望的。 Gerade weil die Landschaft dort sehr schön sein soll,möchte ich ein scharfes Programm haben. Dann sage ich im Reisebüro Folgendes. 我希望日程不要太紧。 我希望日程不要太紧。 希望 wünschen, hoffen. 希望。 日程 Programm. 日程。 不要 nicht wollen. 不要 太粗 太 und 紧 heißt straff 紧 我希望日程不要太紧 我希望日程不要太紧 Ich hoffe, das Programm ist nicht so straff 我希望日程不要太紧 当然，旅游是为了放松和休息。 Ich möchte natürlich noch weitere Orte in China besuchen. Wie sage ich auf Chinesisch? Am besten sagst du, 我想多去些地方。 我想多去些地方。 多 mehr oder viele 多 地方 ort 地方 我想多去些地方 Ich möchte noch mehr Orte besuchen 我想多去些地方 我想多去些地方 没问题我帮你安排 Ich möchte von meiner Reise natürlich auch einige Souvenirs mitbringen Xiaolan, wie heißt das auf Chinesisch? Souvenir heißt 纪念品 纪念品 Die Frage nach Souvenirs lautet also 哪儿卖纪念品 哪儿卖纪念品 Ich weiß, 哪儿 heißt wo. Richtig. Und 卖 heißt verkaufen. 哪儿卖纪念品 哪儿卖纪念品 Wo kann ich Souvenirs kaufen? 哪儿卖纪念品 哦、oh, 一直往前走就能看到了。 Wiederholen wir nun das Wichtigste der heutigen Lektion. 有没有去云南的路线 有没有去云南的路线Haben Sie die Reise nach Yunnan? Und Sie werden sicher nicht enttäuscht sein auf Chinesisch. 你们一定不会失望的。 你们一定不会失望的。 我希望日程不要太紧。 我希望日程不要太紧。Ich hoffe, das Programm ist nicht so straff. 我想多去些地方。Ich möchte noch mehr Orte besuchen. 我想多去些地方。 Und abschließend, 哪儿卖纪念品？ 哪儿卖纪念品？ Wo kann ich Souvenirs kaufen? Hier noch einmal alle Dialoge der heutigen Lektion. 你好，有没有去云南的路线？ 有，五月一号出发，七号返回北京。 那个地方风景好吗？ 放心吧，你们一定不会失望的。 我希望日程不要太紧。 当然，旅游是为了放松和休息。我想多去一些地方。 没问题，我帮你安排。 哪儿卖纪念品？ 哦、oh, ，一直往前走就能看到了。 Und nun noch die Hinweise zur chinesischen Kultur. In China gelten Elstern als glückverheißende Vögel. Die Chinesen sagen dann immer, Elstern bringen gute Nachrichten und freuen sich. Im chinesischen Volksmund gibt es außerdem noch eine rührende Geschichte über Elstern.Jedes Jahr am siebten Tag des siebten Monats nach dem Mondkalender treffen sich der Kuhhirt und seine Frau, eine Weberin, am Himmel. Um es dem Kuhhirten zu ermöglichen, die Milchstraße zu überqueren und seine geliebte Frau zu treffen, versammeln sich Tausende von Elstern und bilden eine Brücke, auf der die zwei Liebenden zusammenkommen. Auf Chinesisch nennt man diese Brücke Qiuqiao, das bedeutet Elsternbrücke. Heutzutage verwenden viele Haihas-Vermittlungsagenturen oder Fernsehprogramme ebenfalls gerne den Ausdruck Qiuqiao. Damit sind wir bereits wieder am Ende der heutigen Lektion. Wie immer aber noch eine Quizfrage. Wie sagt man, wo kann ich Souvenir kaufen? Auf Chinesisch. Wenn Sie die Antwort wissen, dann senden Sie uns doch eine E-Mail an ger@cri.com.cn. Mehr Informationen finden Sie auf unserer Webseite unter german.cri.cn. Auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal. 再见! 再见!